ohne Landeerlaubnis. Der vierstrahlige Charterjet kurfte über Harburg an der Elbe entlang. Landebahn in Sicht, meldete der Co-Pilot. Fahrwerk aus, sagte der Captain. Da lag die Betonbahn, da war der Tower, da war der Fluss. Im Hintergrund tauchte die Silhouette Hamburgs auf, der Michel, die Grindelhochhäuser, ganz vorn die Hafenanlagen. Der Jet setzte auf, die Räder radierten über dem Beton, als die Piloten merkten, dass die Bahn eigentlich viel zu kurz für einen vollbeladenen Jet war. Harter Umkehrschub, hart gebremst. Das Ende der Bahn, das dahinterliegende Gewässer, raste auf die Crew zu. Noch härter in die Bremsen getreten. Endlich, am äußersten Platzrand, stand der Jet mit rauchendem Fahrwerk. Irgendetwas war schiefgelaufen. Die Crew war aus Spanien nach Hamburg-Fuhlsbüttel unterwegs gewesen. Doch der Name Fuhlsbüttel war an keinem der Gebäude zu entdecken. Und plötzlich hatte auch der Flugplatz, auf dem man so scharf bremsend gelandet war, keine Ähnlichkeit mehr mit dem Luftkreuz des Nordens. Man stand in Hamburg-Finkenwerder. Finkenwerder liegt, von der Anflugrichtung her gesehen, vor der Elbe, Fuhlsbüttel dahinter. Finkenwerder ist der Betriebsflugplatz einer Flugzeugfirma, die zurzeit am Airbus arbeitet. Hatten die Piloten den kleinen Unterschied, die Lage der Elbe, nicht bemerkt? Die Blamage war peinlich, das Gelächter allgemein. So etwas darf einem Piloten einfach nicht passieren. Doch Gemach, Gemach. Nur wer selbst jahrelang auf den internationalen Routen unterwegs war, weiß, wie leicht unter Stress und wenn sehr viele ungünstige Faktoren zusammentreffen, Zweifel an der Lage einer Landebahn aufkommen können. Zumindest, wenn ein Pilot den Platz noch nie angeflogen hat. Aus diesem Grund müssen die Kapitäne einer großen regulären Liniengesellschaft für jeden Platz eine extra Einweisung absolvieren, bevor sie ihn mit Passagieren anfliegen dürfen. Doch das gilt nicht für Charterflüge oder Chartergesellschaften. Und so lag der schwarze Peter eindeutig bei der spanischen Chartergesellschaft, die ohnehin an allen Ecken und Kanten sparte und Flugzeugtypen benutzte, die von anderen Fluggesellschaften längst ausgemustert worden waren. Denn die Landung an sich war eine Meisterlandung. Nicht jeder hätte die Maschine so unerwartet noch auf der kurzen Bahn zum Stehen gebracht. Später startete die Maschine, freilich ohne Passagiere, sogar wieder auf der kurzen Bahn hinüber nach Fuhlsbüttel. Doch wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und die hohen Herren in den Büros schieben eigene Versäumnisse immer wieder nur allzu gern und leicht auf die Piloten ab.